Die Shitbürger. Vor über 400 Jahren gab es eine kleine Stadt, irgendwo hier ganz in der Nähe. Die kleine Stadt hieß Schildburg, wurde aber von allen nur Schilde genannt. Die Menschen nannten sich selbst Schildbürger und sie waren im ganzen Kaiserreich bekannt für ihre Klugheit und ihre Weisheit. Deshalb kamen Grafen, Barone und Herzöge aus dem ganzen Reich, um sich einen Schildbürger als Ratgeber an ihren Hof zu holen. Nicht einmal der Kaiser konnte ohne Schildbürger auskommen, und weil er der Kaiser war, holte er sich gleich 4 Schildbürger in die Hauptstadt. Die klugen Schildbürger verdienten viel Geld in der Fremde und schickten das meiste davon zu ihren Familien nach Hause. So wurde Schildburg zu einem sehr reichen kleinen Städtchen. Bald waren aber fast alle klugen Frauen und Männer bei Adelshäusern im ganzen Reich beschäftigt. Egal, ob der Name ihres Handwerks Weber war oder Müller, Schneider, Fischer, Schäfer, sie alle waren jetzt Ratgeber bei Höfen überall im Reich. Ihre Familien zu Hause wurden ungeduldig und wollten, dass sie wieder nach Schildburg zurückkommen. In Schilde fanden nämlich alle, dass genug Geld verdient worden war. Die alte Brücke war, wie alles, was kaputt gewesen war, längst repariert. Alle Häuser und Zäune waren frisch gestrichen. Sie hatten einen neuen Brunnen und die schönste kleine Kirche weit und breit. Die Familien wollten wieder das beschauliche Leben, so wie es vor der ganzen Ratgeberei gewesen war. Der schlaue Böttcher, der Bottiche, Schüsseln und Eimer herstellte, hatte eine Idee. Alle sollten ihren klugen Familienmitgliedern bei Hofe Briefe schreiben. So setzten sich am Abend überall in Schildburg Ehefrauen, Ehemänner, Väter, Söhne, Töchter und Geschwister hin und schrieben ihren Ehepartnern, Kindern, Eltern oder Geschwistern, wie sehr sie sie vermissten und dass sie bitte nach Hause kommen sollten. Als die lasen, was ihre Liebsten ihnen geschrieben hatten, entschuldigten sie sich bei ihren Grafen, Baronen und Herzögen und eilten aus dem ganzen Reich zurück nach Schildburg. Sie waren alle froh, wieder bei ihren Familien zu sein und fanden, dass Schilde noch schöner geworden sei, während sie weg waren. Also kamen all die klugen und weisen Männer und Frauen zu dem Entschluss, dass sie lieber in Schilde bleiben wollten. Aber das war nicht so einfach, denn sie hatten Verträge mit ihren Arbeitgebern und konnten nicht einfach zu Hause bleiben und die wichtigen Herren nicht mehr beraten. Da kam dem klugen alten Ratsherrn eine Idee. »Wie wäre es denn«, begann er bei einer Beratung im Wirtshaus, »wenn wir uns einfach dumm stellen und so tun, als wäre uns die ganze schöne Klugheit und Weisheit abhanden gekommen?« Die anderen fragten, »wie soll das gehen und wer soll das glauben?« Der Ratsherr überlegte kurz und sagte dann, »ich habe nicht die geringste Ahnung, wie man sich dumm stellt, denn ich habe das noch nie gemacht. Aber ich nehme an, es ist wie mit allem. Wir fangen klein an und viel Übung macht dann Meister der Dummheit aus uns.« Der schlaue Müller, der ihnen allen das Getreide zu Mehl mahlte, fragte, »wie fängt man denn klein an, dumm zu sein?« Und der alte Ratsherr antwortete, »wenn wir eine Entscheidung treffen müssen, werden wir uns immer für das Dümmste entscheiden, was uns einfällt. Was haben wir zum Beispiel immer gesagt, wäre das Dümmste, was wir unserem schönen Städtchen machen könnten?« Das ganze Wirtshaus lachte und alle antworteten im Chor, »ein Rathaus bauen.« Als sich alle wieder beruhigt hatten, fragte der gerissene Schmied, der ihr Eisen schmiedete, »aber wer außer uns klugen Menschen kann verstehen, warum das eine dumme Idee ist, ein Rathaus zu bauen und damit das beschauliche Leben in unserem Städtchen zu beenden? Nur wir glauben, dass das ein dummer Einfall ist, Alle anderen werden glauben, dass wir unsere schöne Gemeinde endlich zu einer großen Stadt ausbauen wollen. Der Ratsherr lachte und sagte, wenn Sie sehen, dass wir keine Handwerker bestellen, sondern unser Rathaus einfach selbst bauen, werden Sie anfangen zu zweifeln, ob wir so schlau sind. Und wenn wir erst etwas Übung haben, werden wir Ihnen schon glaubhaft klar machen können, dass wir dumm wie Stroh sind. Sie begannen am nächsten Morgen mit dem Bau des Rathauses. Am Anfang kamen sie gut voran, bis der Meier, der ihnen aus ihrer Milch Käse und Butter machte, sagte, dass es vielleicht besser wäre, wenn sie sich mehr auf das Dummsein und weniger auf das eigentliche Errichten des Rathauses konzentrieren würden. Wir wollen doch vor allem Dummheit erlernen und erst in zweiter Linie ein Rathaus bauen, sagte er. Es geht doch darum, die Menschen außerhalb von Schilde zu überzeugen, dass wir dumm sind. Also gebt euch mal mehr Mühe. Das hatte Erfolg. Jeder konzentrierte sich darauf, sich immer für die dümmste Lösung zu entscheiden. Und schon kamen sie viel langsamer voran, ganz so, wie sie es wollten. Nur der scharfsinnige Böttcher hatte immer noch Probleme damit. Er musste immer eine ganze Weile nachdenken, bevor ihm etwas richtig Dummes einfiel. Aber irgendwann ging es besser. Schließlich fragte ihn jemand, wo die Fenster hinkommen sollen, und als er sich nicht für eine dumme Lösung entscheiden konnte, sagte er einfach, lass die Fenster weg. Danach fühlte er sich schon viel dümmer. Während sie so vor sich hinsimmerten und bauten, kamen die ersten Boten aus den Städten und fragten, wo all die Ratgeber blieben. Als sie sahen, was in Schildburg los war, konnten sie es zuerst nicht glauben. Sie alle waren gekommen, um kluge Frauen und Männer in ihren jeweiligen Ämter zurückzubeordern. Aber hier fanden sie nur Narren, die ihr Rathaus ohne Fenster bauten. Verwirrt ritten sie zum Berichten zurück zu ihren Auftraggebern. Es wirkt schon, flüsterte der Ratsherr den anderen zu, als wieder einer der Boten Schilde verließ. Sie gaben sich auch wirklich Mühe und tatsächlich fiel ihnen die Dummheit immer leichter. Und alle machten mit, damit Leute auf der Durchreise auch wirklich glaubten, in Schildburg sei kein guter Rat mehr zu bekommen. Der Ratsherr hatte recht. Übung macht den Meister. Nachdem sie für Tage und Wochen fleißig geübt hatten, wurden sie tatsächlich besser im Dummsein. Sie begannen sogar langsam zu vergessen, dass sie ja eigentlich nur dumm sein wollten, um nicht mehr Ratgeber sein zu müssen. Nun aber wurden sie wirklich immer dümmer, weil sie sich solche Mühe dabei gaben. Ihr neues Fachwerk-Rathaus wurde schließlich fertig. Es war wirklich ganz schön geworden, dafür, dass es keine Fenster hatte. Wenigstens war die Glocke, mit der sie alle zur Ratsversammlung gerufen wurden, in einem kleinen Türmchen auf dem Dach. Einer hatte doch tatsächlich vorgeschlagen, die Glocke einfach in den Keller zu hängen. Die anderen waren aber nicht dumm genug zuzustimmen. Um aber weiter an ihrer Blödheit zu arbeiten, entschlossen sie als Grund für ihre Ablehnung anzugeben, dass man die Glocke im Keller nicht sehen könne. Der Böttcher hatte zwar immer noch Probleme damit, weil er meinte, die Glocke im Keller wäre schlecht, wenn man sie dort nicht hören könnte, aber er versprach sich zu bessern und weiter an seiner Einfältigkeit zu arbeiten. Im Rathaus stellten sie fest, dass es auch am hellen Tag drinnen völlig dunkel war, weil sie die Fenster dummerweise weggelassen hatten, aber das störte sie nicht. Sie erinnerten sich noch, dass Dummheit aus irgendeinem Grund das war, was sie gewollt hatten. Sie nahmen Kerzen und begannen, das dunkle Rathaus einzurichten. Sie trugen zum Beispiel den großen neuen Ratstisch, den der Zimmermann ihnen für das neue Rathaus gemacht hatte, hinein. Das heißt, sie versuchten es zumindest, aber weil sie den Tisch quer nahmen und dann versuchten, nebeneinander durch die Tür zu gehen, passte der Tisch nicht. Weil also der Tisch quer nicht durch die Tür passte, schlugen sie zuerst die ganze Tür wieder aus der neuen Wand und rissen dann die Mauer ein, bis der Tisch durchpasste. Als der Böttcher kam und sah, was sie gemacht hatten, merkte er wieder, warum er immer noch Probleme mit der Dummheit hatte und fragte, »Warum habt ihr den Tisch denn nicht längs statt quer genommen? Und warum seid ihr nicht hintereinander statt nebeneinander durch die Tür? Dann hätte der Tisch doch ganz einfach gepasst.« Die beiden, die seit Stunden die Mauer eingerissen hatten, waren jetzt etwas ärgerlich. Und der Böttcher versprach in Zukunft nicht mehr so klug zu sein, sondern dumm zu tun. Die zwei Schildbürger nickten zustimmend, dann trugen sie den Tisch wieder raus, reparierten alles und trugen ihn noch einmal längs wieder rein. »Die haben den Bogen wirklich schon raus«, dachte der Böttcher bewundert angesichts so viel Dummheit. Am Abend im Wirtshaus versuchte er seine Sorgen über seine scheinbare Unfähigkeit, richtig dumm zu sein, in Bier zu ertränken. Mit einigen Freunden trank er so viel Bier er konnte, und sie stellten ziemlich viele Dummheiten an, die sie anfangs kurz komisch fanden. Dann wurden sie über irgendetwas ganz wütend, dann plötzlich furchtbar müde. Der Böttcher erinnerte sich nicht mehr, was danach passiert war. Nur daran, dass er am Morgen zusammen mit seinen vier Freunden in der Kneipe erwachte. Sie alle fünf saßen ganz eng im Kreis und ihre zehn Beine waren in einem wilden Knäuel verknotet. So sehr sie sich auch bemühten, sie konnten ihre Beine nicht entwirren und auch nicht zusammen aufstehen, ohne dass mindestens einer vor ihnen vor Schmerzen schrie. Der Wirt kam, als er das Geschrei hörte, und sah die Freunde am Boden liegen. Er wollte helfen, aber er konnte nicht genau sagen, welches Bein zu wem gehörte. Da hatte er eine Idee. Er nahm einen Stock und schlug einmal fest auf ein Bein. Der Bäcker schrie auf, nun schlug der Wirt auf ein anderes Bein, der Weber schrie. Der Wirt sagte dem Weber, er solle schieben und der Bäcker solle im gleichen Moment ziehen. Es funktionierte, der Bäcker hatte ein Bein frei. Der Wirt schlug wieder auf ein Bein, diesmal schrie der Böttcher und beim nächsten Mal schrie der Fischer. Mit Hilfe des Wirtes bekamen sie alle so nach und nach ihre Beine frei. Sie konnten aber immer noch nicht sagen, wie sie es im Rausch überhaupt hinbekommen hatten, ihre Beine derart zu verknoten. Der Böttcher wusste nun zumindest, dass Alkohol beim Dummsein sehr hilfreich ist, und von nun an trank er mehr Bier. Das half sehr. Am nächsten Tag wollten einige besonders dumme Schildbürger das Rathaus ein Stück weiter nach Osten verschieben, damit das Haus ohne Fenster morgens früher Sonne bekommt. Alle waren begeistert von dem besonders dummen Einfall und machten sich ganz früh an die Arbeit. Als Markierung, wo das Rathaus hin sollte, legte einer von ihnen seinen Hut ein Stück weiter hinter das Rathaus, und dann begannen alle Feste zu schieben. Sie schwitzten den ganzen Morgen und merkten nicht, wie ein Windstoß den Hut längst über alle Berge geweht hatte. Der Böttcher, der schon einige Humpen Bier getrunken hatte, merkte an, dass sie wohl zu weit geschoben hatten und der Hut nun wahrscheinlich unter dem Rathaus liege. Alle waren mit dieser hervorragend dummen Erklärung einverstanden. So mussten sie wenigstens nicht mehr schieben und konnten es dem Böttcher nachmachen und mehr Bier trinken, der Blödheit wegen. Sie wurden immer besser. Der Bauer wollte die Krähen von seinem Feld vertreiben, weil sie ihm die frisch ausgesäten Körner wegfraßen. Aber er wollte nicht auf das Feld rennen, um die Aussaat zu zertrampeln. Also holte er sich vier Freunde, um ihm zu helfen. Sie sollten den Bauern auf einem Tisch über sein Feld tragen. So hatte sich der Bauer gedacht, würden seine Füße den Boden nicht berühren und er würde seine Saat nicht zertrampeln. Es funktionierte auch prächtig. Er schwebte fast über sein Feld und musste nur rufen, da hinten ist noch eine, und schon trugen ihn seine vier Freunde hin. Als sie hinterher feststellten, dass die vier Freunde mit ihren acht Füßen viel mehr kaputt gemacht hatten, als der Bauer es mit seinen zwei Füßen je gekonnt hätte, waren sie zufrieden. Sie machten wirklich große Fortschritte in Richtung Dummheit. Bald darauf gab es eine Salzknappheit und natürlich wussten die Schildbürger einen wirklich dummen Rat. Sie kauften in der Nachbarstadt für viel Geld Salz und streuten es auf die Felder, damit es anstelle der zertretenen Saat dort wachsen könne. Aber das Salz wuchs nicht. Es wurde sogar weniger und nach dem ersten Regen konnten sie es gar nicht mehr sehen. Sie fragten den Bauern und der sagte, dass der Regen das Salz in die Erde gespült habe und dass dort für Jahre nichts wachsen könnte. Die Schildbürger nickten sich zu und beglückwünschten sich zu so viel herausragender Blödheit. Kurz darauf kam die Nachricht, dass der Kaiser selbst auf dem Weg sei, um seine Ratgeber zu holen. Diese und auch die anderen Schildbürger erinnerten sich nur noch dunkel daran, einmal kluge Ratgeber gewesen zu sein. Sie hatten es weit gebracht im Erlernen der Einfältigkeit. Sie hatten aber das Gefühl, sich irgendwie auf die Ankunft des Kaisers vorbereiten zu müssen. »Einen blöden Vorschlag bitte«, sagte der Ratsherr, der nur noch alt, aber nicht mehr klug war, seit er zur besseren Verdummung von morgens bis abends nur noch Bier trank. Der Pfarrer meldete sich und schlug vor, das hohe Gras, das oben auf der Kirchmauer wucherte, wegzumachen. Alle sahen sich schweigend an. »Damit es schöner aussieht, wenn der Kaiser kommt«, fügte der Pfarrer noch schnell hinzu. »Eine mäßig blöde Idee«, brummte der alte Ratsherr. Der Pfarrer überlegte fieberhaft, wie er seinen Einfall blöder machen konnte und sagte dann, »Wir könnten es einfach eine Kuh fressen lassen.« Der Ratsherr, der in der Bedenkzeit des Priesters gelangweilt auf seine Schuhe geschaut hatte, blickte auf. »Schon besser«, raunzte er, »und wie kriegen wir sie rauf auf die Mauer, deine Kuh?« Der schlaue Bauer, der am meisten von ihnen über Dummheit gelernt hatte und jetzt mit Stolz ein selten blöder Bauer war, hatte eine Idee. »Wir stellen die Kuh neben die Mauer und binden ihr ein Seil um den Hals. Dann werfen wir das andere Ende des Seils über die Mauer und gehen auf die andere Seite und ziehen die Kuh hoch, bis sie an das Gras auf der Mauer kommt.« Der Ratsherr und die anderen klatschten Applaus. »Sehen Sie, Herr Pfarrer«, sagte der Ratsherr, »so macht man aus einem einigermaßen doofen Plan ein total verblödetes Unternehmen. Und genau so machen wir's.« Als sie es genau so machten, wunderten sie sich zuerst, warum die Kuh bei der Aussicht auf so viel fettes Gras nicht fröhlich mute. Aber dann rief einer, der ganz hinten am Seil zog, »Die Kuh ist hoch genug. Ich kann ihren Kopf über der Mauer sehen, und sie streckt schon die Zunge raus, um das Gras zu fressen.« Die Schildbürger banden das andere Ende des Seils um einen Baum, damit sie nicht die ganze Zeit so fest ziehen mussten, solange die Kuh damit beschäftigt war, ihr Gras zu fressen. Sie setzten sich in den Hof der Kirche und warteten. Der Böttcher stolperte um die Ecke. Er hatte den ganzen Tag seinen Rausch ausgeschlafen und war eben erst aufgewacht. Er fragte, was sie da machten. Als er von ihnen erklärt bekommen hatte, was ihr Plan gewesen war, schrie er, »Seid ihr verrückt, ihr Narren?« Dann lief er aus dem Kirchhof und rannte um die Mauer. Er hatte Kopfschmerzen von dem vielen Bier, aber er war gerade nüchtern genug, um zu verstehen, was passiert war. Er kam zu spät. Die Kuh hatte schon lange keine Luft mehr zum Atmen bekommen und hing tot an der Mauer. In diesem Moment traf der Kaiser mit seinem Gefolge ein. Als er die erhängte Kuh sah und die Erklärungen der Schildbürger hörte, konnte er es kaum fassen. »Genug«, rief er, als er verstanden hatte, dass die Geschichten, die seine Botschafter ihm erzählt hatten, wahr zu sein schienen. »Bringt mich in euer fensterloses Rathaus, von dem man schon im ganzen Reich spricht.« Der Kaiser hatte viel von dem Rathaus in Schildburg gehört, aber er hatte es nicht geglaubt, bis er es selbst sah. Das Haus ohne Fenster, in dem es völlig dunkel war. »Wie wollt ihr denn im Dunkeln Versammlungen abhalten?« fragte der Kaiser verächtlich. Der Böttcher, der als einziger Schildbürger zumindest an diesem verkaterten Morgen bei einigermaßen klarem Verstand war und immer noch wütend über die tote Kuh nachdachte, sagte mit rauer Stimme: »Wahrscheinlich wollen die Dummköpfe das Licht in Eimern reintragen.« Der alte Ratsherr nahm einen tiefen Schluck aus seiner Bierflasche und lallte: »Das ist ein ganz, ganz blöder Einfall. So machen wir's. Holt Eimer und Bottiche, die Sonne steht hoch am Himmel, wir werden fette Beute machen und ganz schnell genug Licht haben, um unseren verehrten Kaiser im dunklen Rathaus zu leuchten.« Der Kaiser hatte schon den Vorschlag absurd gefunden, aber diesen verrückten Einfall hatte der Kaiser genau so verstanden, wie der Böttcher ihn gemeint hatte, als dummen Witz. Aber nachdem der Ratsherr seinen Entschluss gefasst hatte und alle sofort anfingen, Sonnenlicht mit Löffeln und Schaufeln in die eilig herbeigeholten Eimer und Bottiche zu schaufeln, drehte sich der Kaiser zu seinem Hofstaat um und sagte enttäuscht: »Dann eben Krieg.« Der Böttcher hörte das und fragte, was der Kaiser damit meinte. Der Kaiser beugte sich von seinem Pferd zum Böttcher runter und sagte: »Mit den hervorragenden Ratgebern aus Schildburg hätte ich Kanäle und Dämme bauen können, Sümpfe trockenlegen und Universitäten errichten können. Ich hätte mit ihnen dem Reich Wohlstand und Frieden gebracht. Aber ohne den klugen Rat der Schildbürger kann ich nur das, was ich allein kann, und ich kann nur Krieg. Lebt wohl!« Als der Kaiser davongeritten war, wurde dem Böttcher klar, was ihre Dummheit angerichtet hatte. Die Kuh war schon tot, und wenn der Krieg erst kommen würde, dann... Er wollte es sich gar nicht ausmalen und versuchte, mit den anderen Schildbürgern zu reden. Aber es war zu spät. Sie waren so dumm, dass sie nicht mehr zurück zur Klugheit finden konnten. Sie wollten ihm auch nicht zuhören, denn sie waren damit beschäftigt, ihr Gold und das Tafelsilber und all ihre Kostbarkeiten zu verpacken, weil sie Angst hatten, im Krieg würde sonst alles verloren gehen. Wollten sie alles an die Glocke aus dem Rathaus binden und diese dann bis nach dem Krieg im See versenken. »Wie wollt ihr euren Besitz nach dem Krieg wiederfinden, wenn ihr alles in den See werft?« fragte der Böttcher, der eigentlich schon aufgegeben hatte. »Wir werden die Stelle markieren«, antwortete der Fischer. »Wo wollt ihr denn da draußen auf dem See eine Markierung machen?« grinste der Böttcher, der langsam wieder normal denken konnte. Der Fischer grinste zurück und sagte: »Wo werden wir die Stelle wohl markieren? Am Boot natürlich!« Der Böttcher lachte, drehte sich um und ging nach Hause. Er packte seine Frau, seine Kinder und all seine Sachen auf seinen Wagen und zog weg aus Schildburg. Er war einfach nicht dumm genug, um bleiben zu können. So erlebte er auch nicht mehr, wie es mit den Schildbürgern immer weiter bergab ging. Seit der Böttcher das letzte bisschen Vernunft mitgenommen hatte, gab es bei den Dummheiten der Schildbürger immer mehr Leidtragende, Verletzte und dadurch immer mehr Streit. Mehr und mehr von ihnen zogen weg. Die wenigen, die noch blieben, waren mehr als unzufrieden, obwohl sie schon zu dumm waren, um zu verstehen, wie es dazu gekommen war. Schließlich fanden die Schildbürger einen Schuldigen, eine schwarze Katze, die sie für ein Symbol des Unglücks und die Wurzel allen Übels hielten. Sie suchten nach der Katze, aber sie entwischte den mittlerweile überaus dummen Leuten immer und immer wieder. Da hatten die verbliebenen Schildbürger den großartig blöden Einfall, die Häuser in Brand zu stecken, um die Katze herauszutreiben. Das war das Ende von Schildburg und damit das Ende von den Schildbürgern. In dieser Nacht brannte ihr Schilde bis auf die Grundmauern ab. Und die letzten Schildbürger verließen Schildburg noch bevor der Krieg auch nur in die Nähe gekommen war. Aber die Schildbürger sind nicht einfach ausgestorben. Sie sind nur woanders hingezogen. Sie wurden dann zum Beispiel zu Münchnern, Hamburgern, Berlinern oder Kölnern. bekamen Kinder und die bekamen wieder Kinder. Und heute können ihre Nachkommen überall sein. Vielleicht ganz in der Nähe. Vielleicht kennen wir sogar welche, ohne es zu wissen. Vielleicht sind wir selbst Nachfahren der Schildbürger. Wir sollten darauf achten, welche von den möglichen Entscheidungen wir meistens treffen. Trifft man meist die klügere Entscheidung, hat man wahrscheinlich Glück, aber nimmt man meist die dümmste Wahl, stammt man vielleicht doch von den Menschen aus dem schönen kleinen Städtchen Schildburg, wo die Schildbürger einst dafür bekannt waren, die Klügsten zu sein, bis sie sich entschieden, die Dümmsten zu werden.